und jeden Preis. Wer auf dem Weg bleibt, sollte dir reich. Du willst diese Menschheit kriegen, dein Frieden bringen. Mit die Masse überzeugt, kennt das Proletariat und bricht denn nicht dein Brat. Ach, wir haben dich so satt. Geh auf die Straße, geh in die Fabrik und höre deine Klasse. Die wollen dich nicht, die wollen dich nicht. Sicher an dein Gelaber, die scheißen auf dich. Du bleibst dreckig mit Klammer. Junge Masse, überzeugt, kämpft für Proletariat und durch den nicht bleibt bestraft. Ach, wir haben dich so satt.